das war die letzte, hab ich darum mit vielen Mühen und Kosten aus Hamburg die Zigarre mir verschrieben, dass die schwerlichen Dinger mich ärgern sollten, sie ist doch entsetzlich, weil ich jetzt so verrückter Weise die Natur genieße. Und nützlich diskursieren, ist entsetzlich, darf ich bitten, mein Herr, sich zu versorgen, zwar nicht aus Hamburg, aus der Predigstraße, geht doch vom Boden zu. Ich bitte ganz ergebenst. Zigarre fast. Darf ich mir noch die Unbescheidenheit erlauben, wenn diese hier verraucht, sie eine zweite ganz gehorsam zu bitten? Nein, ich bitte frei zu verfügen über meinen Vorrat. Für mich ganz glücklich. Ja, Natur, Gespräch und Tagesblatt sind dein freundlich grünes Kleeblatt und Barbaren haben einmal uns gelehrt. Entbehrt. Darum steht auch der Lohn heute, höher als mancher Güte deute. Selbst der Güte ist gescheiter, ja gescheiter, viel gescheiter und weiser. Brave Jungen, auch die Negros, die sich plagen mit Plantagen bei exotischen Allegros. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ja, wir sind recht musikalisch, ob der Ton auch kannibalisch. Trefflicher junger Mann, die frohe Stunde verdank ich Ihnen. Möchten Sie nicht wohl an unser Tisch sich setzen? Bitte. Meine Tochter Albertine, ein edelmütiger Fremder, dem ich Großes verdanke. Hör ich nicht, seh ich Rett und Liesen vor mir stehen, dessen Gemälde mich einst tief ergriffen. Sieh ihr nicht, ich heiße Rett und Liesen. Bestens, also Maler sind sie, Maler, es ist ein Türkchen und kostet bare 50 Dukaten. Hülle dich fest ein, geh mir nach Haus. Leben Sie wohl, mein Bester. Noch eine Zigarre. Bitte ganz gehorsamst. Sie sind ein überaus gewöhnter Mann. Zwar duldet nicht die Polizei, dass man im Tiergarten wandelt rauche. Doch umso schöner schmeckt ein Pfeifchen und doppelt die verbotene Frucht. Könnt ich nicht, das liebe Kleid? Vater, Herr Lesen hat denselben Weg. Recht so, die jungen Leute vor, ich will euch folgen. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Mit dem elften Glockenschlagen. in meiner Haustür jetzt, wie es gewohnt. Tusmann, geheimer Kanzlei, Sekretär. Wahrhaftig. Ist ein ordentlich Mensch geworden. Der kuriose Mensch in spätester Stunde ein verstoßenen Türen. Er scheint fremd. Ich muss ihn informieren. Mein bester Herr, Sie irren. Dort im Turme wohnt keine Menschenseele. Nehm ich aus, wenige Ratten, Mäuse, ein paar Eulen. So behaupt ich mit Grund mein Leben lesen. Mein Leben lesen. Seit mehreren Jahren geheime Kanzlei, Sekretär, ich bitte. Werter Herr Tussmann, ihr beliebet leider meine Absicht ganz zu verkennen. Heut ist die Nacht der Herbstzeitwende und mein Wille, die Braut zu schauen. Bitte, mein Herr, vergönnen Sie den Schritt, den Titel mir. Ich bin geheime Kanzlei-Sekretär. Sekretär. Und Augenblick, ich ein höchst erregte, ja, wie ganz von Sinnen gekommen. Erleuchten Sie mein Dunkel. Wer ist die Braut, die Sie zu dieser dumpfen Stunde gedachten zu Thank you.